Ausspruch über Mob, ja in der Nacht ist Amob überwältigt. Vernichtet. Ja in der Nacht ist Kirmob überwältigt. Vernichtet. Die Bong ist zum Höhentempel hinaufgegangen, um zu weinen, auf dem Nibo und zu Mediba heult Mob. Auf allen Häuptern ist eine Glatze, alle Bärte sind geschoren. In seinen Gassen haben sie Trauergewänder angelegt, auf seinen Dächern und seinen Märkten heulen, zerfließen alle in Tränen. Hesbon und Eleale jammern, bis Jahaz wird ihr Geschrei gehört, deshalb schreien die gewappneten Moabs, das Herz zittert ihm. Von Herzen bejammere ich Mob, dessen Flüchtlinge bis zur Streifen, bis zum dritten Igler. Denn die Steige von Luhit steigt man mit Weinen hinan, denn auf dem Wege nach Horonaim schreien und jammern sie über Zerschmetterung. Denn die Wasser von Nimrim werden zu Wüsten ein, denn das Gras verdorrt, die Kräuter vergehen, das Grün ist dahin. Deshalb tragen sie die Habe, die sie erübrigt, und ihre Vorräte über den Weidenbach. Denn das Jammern geht rings um das Gebiet Moabs, bis Eglaim erschallt sein Geheul und bis zum Born Elim sein Geheul. Denn die Wasserdimons sind voll Blut, denn ich verhänge erneutes Unglück über Dimon, für die entronnenen Moabs einen Löwen und für den Rest des Landes,